1, 2, 3, 4. On the court on Arachi, on the court on Chapini, on the court on Arachi, on the court on Chapini. On the court on Arachi, on the court on Chapini, on the court on Arachi, on the court on Chapini. Dunkel, Keller, noch alles hier. Während ich stehe, fällt es selber dir. Dunkel, Keller, noch alles hier. Und der Kontonarashi dann lass dein Gewiss in Ruhe. Und dann kommt du Nalaschi, und dann kommt du Stabini, und dann kommt du Nalaschi, und dann kommt du Stabini.